Kapitel 7. Der Scoop. Natürlich, ich muss die Polizei anrufen, sagt sich Frauke. Sie tippt die 110 ins Handy ein. Polizeidienststelle 78, Berlin-Wannsee. Schnell, kommen Sie! Ich bin im Garten der Villa Liebermann. Nina Meyer und Sabina Christian sind hier gefangen. Ja, natürlich. Und die Polizei spielt mit Brad Pitt Skat. Nein, glauben Sie mir doch. Ich sage die Wahrheit. Man hat die beiden entführt. Kommen Sie schnell! Nina Meyer? Habe ich doch gestern in der Tagesschau gesehen. Nein, das ist Ihre Doppelgängerin. Junge Frau, wo Lust auf Scherze, wa? Ich nicht, keine Zeit. Auf Wiederhören. Der Polizeibeamte hat aufgelegt. Frauke ist verzweifelt und wütend zugleich. Warum glaubt man ihr nicht? Es muss etwas passieren, und zwar sofort. Wen soll sie anrufen? Alex hat doch eine Telefonrubrik im Handy. Schnell lässt sie die Buchstaben über das Display laufen. A, B, C, wie Clemens. Clemens, das ist die Lösung. Nur er kann uns helfen. Frauke drückt auf die grüne Anruftaste. Sie hört es klingeln. Einmal, zweimal, dreimal. Nun komm schon, Clemens, geh dran! Viermal, fünfmal. Hallo? Clemens, ich bin's, Frauke. Hör gut zu, das ist total wichtig. Ich bin am Wannsee bei der Villa Liebermann. Ein Mann und eine Frau haben Nina Meyer und Sabina Christian entführt. Du musst mir helfen. Ich weiß das schon. Hier ist überall die Polizei. Sie suchen Sabina, antwortet Clemens. Oh, so ein Glück. Sag ihnen, sie sollen sofort zur Villa Liebermann kommen. Ich warte hier. Vielleicht komme ich ja in die Villa rein. Mensch, Frauke, sei vorsichtig. Einige Minuten später kommt Frauke aus ihrem Versteck hervor. Sie geht zum Portal. Die schwere Tür ist nur angelehnt. Auf Zehenspitzen geht sie vorsichtig rein. Der Raum ist nur schwach beleuchtet. Sie hört Stimmen. Lassen Sie mich in Ruhe! Die Polizei kommt gleich! Das war ihr Bruder. Schnauze! Los, fessele ihn! Das war Claudias Stimme. Frauke steht mittlerweile vor einer anderen, halboffenen Tür. Nina und Sabina liegen mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Oh Gott, die sind ja tot! Schreit Frauke, ohne es zu merken. Nina! Sabina! Frauke ist in Panik. Was soll sie bloß tun? Da hört sie Schritte hinter sich. Nacklede? Rumschnüffeln, wa? Hört sie den Leibwächter fragen. Frauke dreht sich um und fragt voller Angst. Was haben Sie mit ihnen gemacht? Plötzlich ein Gepolter, weitere Stimmen. Polizei, Hände hoch! Eine Minute später klicken die Handschellen. Und dann führen zwei Polizisten den Leibwächter und Claudia ab. Ein Arzt untersucht Nina und Sabina. Beide sind unverletzt, aber noch benommen. Man hatte sie betäubt. Eine halbe Stunde später sind auch die Journalisten da. Sabina, erzählen Sie uns alles. Was ist passiert? Liebe Kollegen, antwortet Sabina und zeigt auf Frauke. Das ist meine Assistentin, Frauke. Ihr verdanken Nina und ich unser Leben. Aber das erzählt sie Ihnen am besten selbst. Sabina zwinkert Frauke zu. Frauke, du bist dran. Dein erster Scoop.